to read one of the most famous and powerful scripture verses in the Bible. Ich würde gerne einen der berühmtesten und kräftigsten Verse in der Bibel vorlesen. And this is a parable by Jesus himself. Das ist eine Parabel von Jesus selbst. And it gives us perspective. Das gibt uns eine Perspektive. Because he speaks about four types of people. Weil er über vier verschiedene Arten von Menschen spricht. And all of us are included here somewhere tonight. Und jeder von uns ist hier irgendwo inkludiert. And in such a mixed crowd, this is such a applicable message. Und in so einer Menge ist das wirklich eine anwendbare Botschaft. Such a mixed crowd. In so einer gemischten Menge. Yeah, and it applies directly to marriage. Und das wendet sich auch direkt für die Ehe an. Because it can speak of four types of marriage also. Weil es auch von vier verschiedenen Arten von Ehe sprechen kann. So let's read, starting with verse 4. Also lass uns beginnen bei Vers 4. Luke chapter 8. Lukas 8. When a large crowd was coming together and those from various cities were journeying to him, he spoke by way of a parable. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. The sower went out to sow his seed. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. And as he sowed, some fell beside the road. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. And it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it. Und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Other seed fell on rocky soil. Und anderes fiel auf den Felsen. And as soon as it grew up, und als es aufging, it withered away, verdorrte es, because it had no moisture, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Other seed fell among the thorns, und anderes fiel mitten unter die Dornen, and the thorns grew up with it and choked it out. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Other seed fell into good soil, und anderes fiel in die gute Erde, and grew up and produced a crop 100 times as great, und ging auf und brachte hundertfache Frucht. And as he said these things, he would call out, und als er dies sagte, rief er aus: He who has ears, let him hear. Wer Ohren hat zu hören, der höre. His disciples began questioning him as to what this parable meant. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. And he said, er aber sprach: To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. But to the rest, den Übrigen aber, it is in parables, in Gleichnissen, so that seeing they may not see, damit sie sehend nicht sehen, and hearing they may not understand, und hörend nicht verstehen. Now the parable is this. Dies ist aber die Bedeutung des Gleichnisses. Father, bless these words in Jesus' name once again. Vater, segne diese Worte in Jesu Namen. Amen. Amen. Now the parable is this. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. The seed is the word of God. Der Same ist das Wort Gottes. Now this applies to every one of us tonight. Und das wendet sich auf jeden einzelnen von uns an. It doesn't matter if you're a pastor or an elder or you've been a Christian 35 years. Egal ob du ein Pastor bist oder ein Ältester oder schon seit 35 Jahren Christ bist. The seed is the word of God. Das Same ist das Wort Gottes. Those beside the road are those who have heard. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören. Now it's quite possible with this many visitors that some are hearing for the first time. Und es ist möglich, da wir so viele Besucher haben, dass vielleicht manche zum ersten Mal hören. When I was 18 years old, I gave my life to Jesus. Wie ich 18 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. And I had never read anything out of the Bible. Und ich hatte noch nie was aus der Bibel gelesen. Come to find out later on, the Bible was actually being read in the services, but I wasn't listening. Und später habe ich erst herausgefunden, dass die Bibel eigentlich immer in den Gottesdiensten gelesen worden ist, aber ich habe einfach nicht zugehört. I had no ears to hear. Ich hatte keine Ohren zu hören. It was just going by. Es ist einfach bei mir vorbeigegangen. Those beside the roadside are those who have heard. Die aber an dem Weg sind, sind welche, die, welche hören. Then the devil comes, dann kommt der Teufel, and takes away the word from their hearts, und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, so that they will not believe and be saved, dass sie nicht glauben und errettet werden. We could stop right here tonight and preach all on this verse. Wir könnten jetzt hier stoppen und einfach nur über diesen Vers predigen. We could preach about the devil and his reality. Wir könnten auch über den Teufel predigen und seine Realität. But there's no time tonight. Aber da gibt's nicht so viel Zeit heute. We could speak about the power of the word alone. Wir können auch nur jetzt über die Macht des Wortes sprechen. We could speak about being saved. Oder darüber errettet zu sein. Maybe we'll speak a little bit about that. Und vielleicht sprechen wir ein bisschen darüber. Being saved means this. Errettet zu sein bedeutet, that I am lost, dass ich verloren bin, as I am born into the world. Wenn ich in diese Welt hineingeboren werde. David said that from my mother's womb I come forth speaking lies. David hat gesagt, dass wenn ich aus meinem Mutterleibe komme, spreche ich schon Lügen. And here's a great principle, never forget. Und da ist ein großes Prinzip, das wir nie vergessen sollten. We are not sinners because we sin. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. We sin because we're sinners. Sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. And it was passed through the blood. Und das wird durch das Blut weitergegeben. It comes very natural. Und wird einfach natürlich. The prophet Isaiah said that we go astray. Der Prophet Jesaja sagt, wir wenden uns ab. Like sheep we go astray. Wie Schafe gehen wir einfach vom Weg ab. Everyone seeking his own way. Jeder sucht seinen eigenen Weg. The devil comes and takes the word out of the heart. Der Teufel kommt und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Let me start with a very, very powerful verse. Lass mich mit einem sehr mächtigen Vers beginnen. For God so loved the world. Denn so hat Gott die Welt geliebt. That he gave his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. That whosoever would believe in him. Dass wer auch immer an ihn glaubt. Would not perish. Nicht verloren ginge. But have eternal life. Sondern ewiges Leben haben. That's what it means to be saved. Das bedeutet es, errettet zu sein. That means I could not reach heaven by myself. Das bedeutet, dass ich nicht den Himmel durch mich selbst erreichen kann. Through all of my good achievement. Durch all die guten Dinge, die ich tun kann. By giving to the poor. Indem ich den Armen gebe. By helping my mother. Indem ich meiner Mutter helfe. By praying. Indem ich bete. All the amount of good works I could muster together. All die Menge von guten Werken, die ich zusammensammeln kann. I could not save myself. Trotzdem kann ich mich selbst nicht retten. The picture of being lost. Das Bild verloren zu sein. You know, there was a couple in our church. They're still in our church. I won't tell you who they are, but. Es gibt ein Paar in unserer Gemeinde. Ich sage euch jetzt nicht, wer das ist. They had a fight one time. Sie hatten einmal einen Streit. And the wife took her ring and she put it in the toilet bowl and she said, "Oh yeah!" She put it in the toilet bowl and she went flush. Und die Frau hat ihren Ehering genommen und hat ihn ins WC geworfen und hat einfach die Spülung runtergelassen. I won't even look at her tonight. Ich schaue sie nicht an. Sie ist hier. Do you know what? That ring was lost. Wisst ihr was? Dieser Ring war verloren. I mean, the only way you could find that is to get a scuba gear and start swimming down the Danube somehow. Die einzige Art, wie man den wiederfinden konnte, ist, wenn man sich mit so einer Taucherbekleidung anzieht und dann die Donau runterschwimmt. Und hofft, dass es durch irgendein Rohr rauskommt und schwimmt. That's lost. Das heißt verloren. Have you ever worked on your computer? Hast du schon einmal an deinem Computer gearbeitet? And you didn't save something? Und du hast etwas nicht gespeichert? And someone's working on the electricity and the fuse goes out? Und irgendjemand arbeitet an der Elektrizität und die Sicherung geht aus. That's what it means to be lost. Das bedeutet es, verloren zu sein. 12 hours or 2 hours of work. 12 Stunden oder 2 Stunden Arbeit einfach weg. You are frantically hitting those keys trying to get it back. Und du versuchst ja ganz nervös alle Knöpfe zu drücken, um das wieder zurückzuholen. Please be somewhere in this computer, please. Bitte, bitte sei da irgendwo im Computer drin. Lost. Weg, verloren. Human beings can be lost. Menschliche Wesen können verloren sein. When we stand before God, wenn wir vor Gott stehen, and we don't have someone standing next to us, und wir haben niemanden, der neben uns steht, for us, für uns, and this is why Jesus died. Und das ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. He died to save us. Er ist gestorben, um uns zu retten. The scars in his hands. die Wunden an seinen Händen. The blood that was poured out. Das Blut, das vergossen worden ist. Was to pay the price. War um den Preis zu bezahlen. To purchase us. Um uns zu kaufen. Now let's read on. There's the first person is the person where the word falls on the road. Also lass uns weiterlesen. Die erste Person ist die, wo das Wort auf den Weg fällt. It gets trampled. Es wird zertreten. These are people who live in rebellion against God. Das sind Leute, die in Rebellion gegen Gott leben. Many, many scores of people live like this. Viele, viele Menschen leben so. They trample the word underfoot. Sie zertrampeln das Wort unter ihren Füßen. They hear the word. Sie hören das Wort. And then they mock the word. Und dann machen sie sich darüber lustig. They hear the word and then they a God? Sie hören das Wort und dann lachen sie nur. Ein Gott? A God? Where is God? Wo soll denn Gott sein? There's no atheists on the deathbeds, they say. Sie sagen, es gibt keine Atheisten auf einem Todesbett. And they say there's no atheists in foxholes. Und sie sagen, es gibt keine Atheisten in a foxhole Löchern. In Krieg. Im Krieg. Ah, im Krieg. Okay. Yeah. Now watch this. Let's read from verse 12 once again and we'll continue. Lass uns nochmal von Vers 12 lesen. Those beside the road are those who heard, then the devil comes, takes the word from their hearts so that they will not believe and be saved. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Verse 13. Vers 13. Those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. And these have no root. Und diese haben keine Wurzel. They believe for a while. Für eine Zeit glauben sie. And in time of temptation fall away. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Verse 14. Vers 14. The seed which falls on the thorns. Das aber unter die Dornen fiel. These are the ones who have heard. Sind die, welche gehört haben. And as they go on their way, und hingehen, they are choked with the worries and riches and pleasures of this life. Und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden. And bring forth no fruit to maturity. Und nichts zur Reife bringen. Verse 15. Vers 15. But the seed in the good soil. Dass in der guten Erde these are the ones who have heard the word, sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen in an honest and good heart, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort gehört haben. Hold it fast and bear fruit with patience. Nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. We'll just stop there for a moment. Jetzt halten wir hier mal inne kurz. Four types of people. Vier Arten von Menschen. Four soils. Vier Arten von Boden. One is the hard ground. Der eine ist der harte Boden. Those that resist God. Die sich Gott widerstreben. Like it says in Romans chapter 1. Wie es in Römer 1 heißt. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Wow, it's amazing, isn't it? Powerful. Das ist unglaublich. Powerful. Romans 1. Römer 1. Romans 1. This is the most sobering kind of verse in all the Bible. Das ist der ernüchterndste Vers in der Bibel oder einer von denen. The wrath of God. Die Rache Gottes. Is poured out. Der Zorn Gottes wird upon those geoffenbart über who die deny his goodness. Die seine Güte verleugnen. No thankfulness. Keine Dankbarkeit. We experience this world. Wir erleben diese Welt. All of nature. Die ganze Natur. All of the fruit, the oranges, the apples. Die Früchte, die Orangen, die Äpfel. Everything that God created. Alles, was Gott geschaffen hat. To reveal his very nature. Um seine Natur zu offenbaren. And we scorn it. Und wir verspotten es. No thankfulness. Keine Dankbarkeit. We live on this planet as though we are animals or something. Wir leben auf diesem Planeten, als wenn wir Tiere wären oder so. As though we were not spiritual beings. Als ob wir keine geistlichen Geschöpfe wären. As though we did not have a conscience. Als hätten wir kein Gewissen. An independent will. Einen unabhängigen Willen. A self-consciousness. Sich seiner Selbstbewusstsein. That separates us from the animal world. Das uns von der Tierwelt unterscheidet. What animal? Was für ein Tier? Can picture itself in the future. Kann sich selbst in der Zukunft vorstellen. What animal can imagine traveling? Tier kann sich vorstellen zu reisen. What animal can dream? Welches Tier kann träumen? We are so different than the animal world. Wir sind so anders als die Tierwelt. We are created in the image of God. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. The first soil. Der erste Boden. Very hard. Ist sehr hart. Very, very difficult against God. Sehr schwierig gegen Gott. The word comes. Das Wort kommt. From a song. Von einem Lied. From a relative. Von einem Verwandten. Somewhere on the TV. Irgendwo am Fernsehen. From a movie. Von einem Film. I was watching this movie the other day with my wife. This about the ship, the master and the commander. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Frau diesen Film angeschaut, mit diesem Schiff von diesem Kapitän. Master and the commander, it's called. Der Meister und Kommandant. Yeah. And in that movie. Und in diesem Film. There was enough scripture. War genug Schrift. For a Muslim to become a believer. Also Schriftstellen aus der Bibel für einen Muslim gläubig zu werden, ein Christ zu werden. Watch the movie. Schau dir den Film an. Scripture. Schrift. Awesome. Wunderbar. But people resist God. Aber Leute widerstreben Gott. Erstens. Number two. Zweitens. There are people who receive the word of God. Da gibt's Leute, die das Wort Gottes empfangen. They believe. Sie glauben. And the word comes into the heart. Und das Wort kommt in das Herz hinein. It begins to germinate. Es beginnt zu arbeiten. The story of Jesus Christ. Die Geschichte von Jesus Christus. The story of Bethlehem. Die Geschichte von Bethlehem. A savior. Ein Retter. John the Baptist. Johannes der Täufer. This is the Lamb of God. Das ist das Lamm Gottes. He takes away the sin of the world. Er nimmt die Sünde der Welt weg. Begins to work. Er fängt an zu arbeiten. Eternal life. Ewiges Leben. Forever and ever. Für immer und immer. Amen. Amen. Our Father who art in heaven. Unser Vater, der im Himmel ist. Hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Reich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Auf der Erde so wie im Himmel. Give us this day our daily bread. Gib uns heute unser tägliches Brot. And forgive us our trespasses. Und vergib uns unsere Schuld. As we forgive those who trespass wie auch against wir unseren us. Schuldigern. And lead us not into temptation. Und führe uns nicht in Versuchung. But deliver us from the evil one. Sondern erlöse uns von dem Bösen. For thine is the kingdom. Denn dein ist das Reich. Now and forever. Amen. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. We've heard that. Wir haben das gehört. And in many of us it has worked. Und in vielen von uns hat das gearbeitet. Es hatte eine Auswirkung. Wir würden uns selbst als Gläubiger bezeichnen. Und die Wurzel beginnt zu wachsen. We're 7, 8, 10 years old. Wir sind 7 oder 8 oder 10 Jahre alt. Mama says I gotta go to church. Die Mama sagt, ich muss in die Kirche gehen. And I'm hearing things and somehow it's working. Und ich höre Dinge und irgendwie arbeitet das. But suddenly it hits rock. Aber plötzlich fällt es auf einen Felsen. Suddenly the root wants to go down. Plötzlich möchte die Wurzel hinunter wachsen. Aber da ist nur Steine. There's stones of resistance. Nur Steine des Widerstrebens. There's all these kind of isms. Es gibt all diese Ismen. Natural thinking. Natürliches Denken. Resisting. Widerstreben. Personal strongholds against the word. Persönliche Wände gegen das Wort. You don't understand, Sonny. Du verstehst das nicht. I've been through the Second World War. What do you know? Ich war im Zweiten Weltkrieg. Was weißt denn du schon? I wasn't through the Second World War. Ich war nicht im Zweiten Weltkrieg. But I'm still a human being. Aber ich bin trotzdem ein Mensch. I've still gone through difficulties. Ich bin genauso durch Schwierigkeiten I've still gegangen. Wept my tears. Ich habe auch meine Tränen geweint. My father was also in the war. Mein Vater war auch im Krieg. He was also a prisoner of war. Und war auch ein Kriegsgefangener. And our home was hell on earth. Und mein Zuhause war die Hölle auf der Erde. But people, it's interesting as I look in my family. Aber es ist interessant, wenn ich mir meine Familie anschaue. So much justification of being bitter. So viel Rechtfertigung dessen, dass man bitter ist. Oh, eternal life, God, yes. Oh, ewiges Leben, Gott, ja. And then you look at your spouse. Und dann schaust du den Gatten an. Some people, and they say, manche Leute sagen, they hurt me, I'll never forgive them. Die haben mich verletzt und ich werde ihnen nie vergeben. When they walked out that door, my heart died. Wie der oder die aus der Tür rausgegangen ist, ist mein Herz gestorben. Young man, you haven't been through life yet. Junger Mann, du bist noch nicht durchs Leben gegangen. Ein Stein. Ein Stein. And the word can't get down. Und das Wort kann einfach nicht hinein oder hinunterkommen. Es kann das nicht erreichen. The grace of God. Es kann nicht die Gnade Gottes erreichen. Because there's stones there. Weil einfach Steine dort Number sind. Drittens. Another person hears the word. Noch eine Person hört das Wort. Rejoices. Sie freuen sich. Loves the message. Lieben die Botschaft. Thinks yes, God. Denkt sich ja, of Gott. Of course, natürlich. I'm a spiritual being. Ich bin ein geistliches Wesen. I know that I'm gonna die one day. Ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde. I'm no fool. Ich bin kein Narr. I want to be with God. Ich möchte mit Gott sein. Life is going by. Das Leben vergeht. I'm 40, then I'm 60, then I'm 80, and then? Ich bin 40 und dann 60 und dann 80 und dann? Maybe I'm 100. Vielleicht 100. But then? Aber dann? Life is like a vapor, the Bible says. Die Bibel sagt, dass das Leben wie ein Hauch ist. And it's gone. Und dann ist es weg. The next generation comes. Die nächste Generation kommt. How many of us know the first name of our father's grandfather? Wie viele von uns kennen den Vornamen von dem Großvater unseres Vaters? Anybody? Irgendjemand? Thank you. How Danke. About your grandfather's grandfather? Wie ist mit dem Großvater deines Großvaters? Very good. Give her a flower. That's eine great. Blume. Das ist wunderbar. But for the rest of us. Aber für den Rest von uns. Could you imagine? Kannst du dir vorstellen? When your grandfather was this little baby? Wie dein Großvater dieses kleine Baby war. Look how cute. Schau, wie süß. Agnes or Sophia, look how cute! Schau, Agnes oder Sophia, schau, wie süß. Yeah, such a sweet baby Herman. So ein süßes Baby, der Hermann. Just a few generations later, no one even remembers your first name. Nur ein paar Generationen später erinnert sich niemand mehr an deinen Vornamen. In your very family. In deiner eigenen Familie. The ones who came from your womb. Die aus deinem Leib gekommen sind. Life is a vapor. Das Leben ist wie ein Hauch. This person, the word of eternal life, das Wort des ewigen Lebens, the word of salvation, das Wort der Errettung, the word of Jesus Christ as Savior, das Wort von Jesus Christus als Retter, born in Bethlehem, der in Bethlehem geboren a wurde, Savior, ein Retter, falls on soil, fällt auf Boden, and the root begins to grow. Und die Wurzel beginnt zu wachsen. And this person would very much consider, I am an active Christian. Und dieser Mensch würde sicher sagen, ich bin ein aktiver Christ. I want to walk by the teachings of Jesus Christ. Ich möchte in den Lehren von Jesus Christus wandeln. I believe in him. Ich glaube an ihn. But the cares of the world, aber die Sorgen der Welt, the riches, the pleasure, die Reichtümer und die Vergnügen, choke it. Erwürgen das. And it brings forth no fruit to maturity. Und es bringt einfach keine Frucht zur Reife. And then there's one more. Und dann gibt's noch einen Boden. And I like the two characteristics that Luke brings out about the soil. Und ich mag diese zwei Charakteristika, die Lukas da herausbringt über den Boden. The good soil was honest. Er sagt, der gute Boden war ehrlich. Or the fruitful soil was honest and good. Der fruchtbare Boden war ehrlich und gut. And I've experienced in my own life. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren. I have been all three. Ich war alle drei. And now I'm the fourth one. Und jetzt bin ich der vierte. I have been the first three. Ich war die ersten drei. I have been in rebellion against God. Ich war in Rebellion gegen Gott. I have gone my own way. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. I have disregarded his word. Ich habe sein Wort missachtet. I have been the one with the hard, stony heart. Ich war der mit dem harten, steinigen Herzen. I grew up a teenager who prided himself on hating people. Ich bin als Teenager aufgewachsen und war stolz darauf, Leute zu hassen. No one ever loved me, so why should I love them? Niemand hat mich jemals geliebt, warum soll ich sie dann lieben? Pastor Matt can testify. Pastor Matt kann davon bezeugen. We grew up together. Wir sind zusammen aufgewachsen. How many times did I smile in high school? Wie oft habe ich gelächelt in der Mittelschule? Just an empty, closed face. Einfach nur ein leeres, verschlossenes Gesicht. Anger toward my parents. Ärger, Wut gegenüber meinen Eltern. Anger toward my brothers. Gegenüber meinen Brüdern. Anger toward the world. Gegenüber der Welt. I would go to church. The word would come and it would hit hard, rocky soil. Ich bin in die Kirche gegangen und das Wort hat einfach nur harten Felsen erreicht. And then one day, and I'll close with this. Dann eines Tages und damit schließe ich jetzt. I was in the university. War ich in der Universität. 18 years old. 18 Jahre alt. 1976. September. On a Monday morning. An einem Montagmorgen. At 9 o'clock. 9 Uhr. And I was on my way to class. Und ich war unterwegs zu meiner Klasse. And I was just tooting along. Und ich bin also da entlang gegangen. With my books. Mit meinen Büchern. And this lady stops in front of me and says, "Young man, stop. One minute." Und diese Frau ist vor mir stehen geblieben und hat gesagt, junger Mann, bleiben Sie im Moment mal stehen. You talking to me? Sprechen Sie mit mir? Yeah. Ja. What do you want? Was wollen Sie? I want to ask you a question. Ich möchte dich eine Frage fragen. You better do it quick, because I'm going to be late for class. Das machen Sie lieber schnell, weil sonst komme ich zu spät in meine Klasse. Young man, the crucifix on your neck. Junger Mann, das Kreuz an deinem Hals. What does it mean? Was bedeutet das? The crucifix, that's what Jesus is hanging on it to. Das Kreuz, wo ihm Jesus gehangen ist. With Jesus, not just the cross, but it had Jesus on the cross. Mit Jesus am Kreuz. Right. What does it mean to you? Was bedeutet das für dich? And I thought for a moment and I said. Und ich habe einen Moment nachgedacht und habe gesagt. Everything. Alles. And she said to me, "Have you ever received Jesus Christ into your life?" Hast du schon jemals Jesus Christus in dein Leben aufgenommen? I didn't know what she was talking about. Ich wusste nicht, wovon sie sprach. I prayed with this lady that ich habe mit dieser Frau gebetet an dem Tag. And I prayed, Lord Jesus, und ich habe gebetet, Herr Jesus, forgive my sin. Vergib meine Sünde. I prayed that many times before. Ich habe das davor schon oft gebetet. But one thing I had never prayed. Aber eine Sache hatte ich noch nie gebetet. Lord Jesus, come into my life. Herr Jesus, komm in mein Leben. I'm lost. Ich bin verloren. I'm angry. Ich bin wütend. I'm bitter. Ich bin bitter. I'm evil. Ich bin böse. I'm selfish. Ich bin selbstsüchtig. I'm hopeless. Ich bin hoffnungslos. An honest heart. Ein ehrliches Herz. You see, an honest heart recognizes that we're all of these things. Ein ehrliches Herz erkennt, dass wir alle diese Dinge sind. Right? An honest heart. This is me. Ein ehrliches Herz. Das And this bin was ich. The first time I'd ever done this. Und es war das erste Mal, ob ich das jemals getan habe. And I confess my sins many times. Ich habe oft meine Sünden bekannt. But inside, aber innen drinnen, I was still trying to do it myself. Habe ich noch immer versucht, das selbst zu machen. But this time, aber diesmal, I let it go. Habe ich es gehen lassen. And I said, Lord, und ich habe gesagt, Herr, save me. Rette mich. And you know what happened that day? Und wisst ihr, was an dem Tag passiert ist? He saved me. Er hat mich gerettet. I prayed, ich habe gebetet. Father in heaven, Vater im Himmel, vergib meine Sünde. In, Jesus name. In Jesu Namen. And Lord Jesus, come into my life. Und Herr Jesus, komm in mein Leben. The change was so incredible. Die Veränderung war so unglaublich. I couldn't even hide it. Ich konnte es nicht verstecken. I would go to the bar. Ich bin in die Bar gegangen and I would be sitting there with my drink, und bin da mit meinem Getränk gesessen. And I would be so moved on the inside. I was so happy. Und ich war so bewegt innen drinnen und war so froh, I had so glücklich. Much peace. Ich hatte so viel Frieden. My drink would just sit there, like, all night. Mein Getränk ist einfach gestanden die ganze Nacht. My friends would say, "You haven't even touched your drink yet." Und meine Freunde haben gesagt, du hast nicht einmal dein Getränk angerührt. Oh, you're right. Ah, ja, stimmt. My life was changing from the inside. Mein Leben hat sich von innen heraus verändert. The seed was germinating. Das Samen hat sich gekeimt. Yeah, thank you. And the root was growing quickly. Und die Wurzel ist schnell gewachsen. And life was in this dead body. Und das Leben war in diesem toten Leib. And I started to grow. Und ich habe begonnen zu wachsen. And what I'd like to say tonight, und was ich heute sagen möchte, is that there's a lot of people here tonight, dass es viele Leute hier gibt heute, maybe too many, vielleicht zu viele, who have stony hearts. Die steinige Herzen haben. Like you don't let the root of the word touch the grace of God. Du erlaubst nicht der Wurzel des Wortes die Gnade Gottes zu berühren. Your faith, dein Glaube. That's the root. Your faith, dein Glaube. Doesn't touch the grace of God. Berührt nicht die Gnade Gottes. There's something in your heart against somebody. Da ist etwas in deinem Herzen gegen jemanden. You don't know what I've been through, Sonny. Du weißt ja nicht, was ich durchgemacht habe. You're only a kid. Du bist ja nur ein Kind. A stone. Ein Stein, a stone, ein Stein, a stone, ein Stein. Anger towards some situation, Wut gegen irgendeine Situation. Can't let it go. Kannst es nicht gehen lassen. A stone, ein Stein. But here's good news tonight. Aber hier ist die gute Nachricht. We can be honest before God. Wir können ehrlich sein vor Gott. I can say to God tonight. Ich kann zu Gott heute sagen. God, I have been in rebellion against you. Gott, ich war in Rebellion gegenüber dir. I have hated you. Ich habe dich gehasst. Ever since my grandfather died in the war. Seitdem mein Großvater im Krieg gestorben ist. I've hated you ever since my father walked out. Oder ich habe dich gehasst, seitdem mein Vater einfach verschwunden ist. I have hated you ever since my brother was killed, maybe in a car. Ich habe dich gehasst, seitdem mein Bruder in einem Autounfall umgekommen ist. But tonight, aber heute, I'm telling you this. Sag ich dir das. Please save me. Bitte rette mich. The stones. Die Steine. I think there's too many people here tonight who are being choked by the cares of the world. Ich glaube, es sind zu viele hier heute, die durch die Sorgen der Welt gerückt werden. Du liebst die Bibel. You love God's word. Du liebst Gottes Wort. You memorize it. The riches of the world. Die Reichtümer der Welt. I gotta have the best. Ich muss das Beste haben. Did you see the new handy that came out? Hast du das neue Handy gesehen, was jetzt gerade rausgekommen ist? Das muss ich unbedingt haben. I gotta have it. Ich muss es haben. And it chokes the word. Und das wirkt einfach das Wort. Instead of spending my time ministering to an old person. Anstatt dass ich meine Zeit verwende, um einem alten Menschen zu dienen. Go down to the hospital. Geh zum Spital. Spend some time with some dying people. Verbring Zeit mit sterbenden Menschen. Spend some time with your teenagers. Verbring Zeit mit euren Teenagern. Spend time with people. Verbring Zeit mit Leuten. Anyway, let's close now. Lass uns jetzt schließen. And if you're hot, those windows have handles to be opened. Und wenn euch heiß ist, da gibt's. And I will demonstrate right now how this works. Ich werde jetzt das zeigen, wie das geht. Because if you're hot, weil wenn euch heiß ist, I'm twice as hot. Dann ist mir zweimal so heiß. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for this evening. Wir danken dir für diesen Abend. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist hier jemand heute Abend da. Who has been fighting you? Der gegen dich gekämpft hat. Maybe for years. Vielleicht jahrelang. Maybe this is their night. Vielleicht ist das jetzt deren Nacht, deren Abend. To be honest before you. Ehrlich zu sein vor dir. If you want to receive Jesus Christ into your life. Wenn du Jesus aufnehmen möchtest in dein Leben. That you might bear fruit. Damit du Frucht bringst in your life. In deinem Leben. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. I have sinned. Ich habe gesündigt. And I want forgiveness. Und ich möchte Vergebung. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Please. Bitte. I pray. Ich bete das. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennen. When I die, I want to be with you. Wenn ich sterbe, möchte ich mit dir sein. I want to receive your word. Ich möchte dein Wort empfangen. This is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Thy kingdom come. Dein Reich komme. Amen. Amen.